Die besten Diamanten findet man. Die besten Diamanten findet man. Diamanten findet man unter tausend Tonnen Dreck. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, uns fehlt nur bisschen Grundvertrauen? Und eine Blume kann noch wachsen in den dunklen Raum. Sag mir, würdest du mir glauben? Unser Potenzial ist unverbraucht. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen lohnt sich. Wir schimmern wie Blutdiamanten im Mondlicht. Mit unschuldigen Augen sieht man Könige der Zukunft, die durch Ketten, die uns fesseln, zu weit weg von ihrem Thron sind. Die tragische Logik, wie kann man den Horizont vermissen, wenn man nur drei Blocks weit gewohnt ist? Würdest du mir glauben, wenn ich sage, jeder kann der eine sein, der eine unter 80 Millionen ist? So viel Smog in der Luft, in die Hand vor den Augen nicht. Es schien verloren für einen Augenblick, auch wenn Babylon im Schlamm versinkt, ist für uns noch Land in Sicht. Der Dreck bis zum Herz macht es schwer, wenn man laufen will. Wir waren verloren für einen Augenblick, weil wir hohe Diamanten sind. Ist für uns noch Land in Sicht. Die besten Diamanten fängt man unter 1000 Tonnen Dreck. Würdet ihr mir glauben, wenn ich sage, dass auch ohne Stoff der Schmerz vergeht und ich noch Feuer unter Eis in euren Herzen seh? Sagt mir, würdet ihr mir glauben, jede Träne, die man unterdrückt, ist ernst zu nehmen? Die Wahrheit liegt zwischen Reichtum und Abschaum. Sie kostet uns nix, nur ein Blick weg vom Smartphone. Und jeder schafft schon, ob Alex oder Mahmoud, denn Selbstvertrauen ist Doping, Bruder, fördert unser Wachstum. Und die einzige Logik, man muss seinen Horizont erweitern, auch wenn man nur drei Blocks weit gewohnt ist. Und du kannst mir glauben, wenn ich sage, jeder kann der eine sein, der eine unter 80 Millionen ist. So viel Smog in der Luft, in die Hand vor den Augen nicht. Es schien verloren für einen Augenblick, auch wenn Babylon im Schlamm versinkt, ist für uns noch Land in Sicht. Der Dreck bis zum Hals macht es schwer, wenn man laufen will. Wir waren verloren für einen Augenblick, weil wir hohe Diamanten sind, ist für uns noch Land in Sicht. Die besten Diamanten fängt man unter 1000 Tonnen Dreck. Würdest du mir glauben, dass sogar eine Blume den Asphalt bricht? Und ganz egal wie verbrannt wir sind, für uns ist noch Land in Sicht. So viel Smog in der Luft, in die Hand vor den Augen nicht. Es schien verloren für einen Augenblick, auch wenn Babylon im Schlamm versinkt, ist für uns noch Land in Sicht. Der Dreck bis zum Herz macht es schwer, wenn man laufen will. Wir waren verloren für einen Augenblick, weil wir hohe Diamanten sind, ist für uns noch Land in Sicht.